1. Warum legt der Allmächtige kein Festen Termin für das Gericht fest, und weshalb erleben diejenigen, die im True sind, sein Tage der Abrechnung nicht? 2. Es gibt Menschen, die unrechtmäßig Grundstücksgrenzen verschieben, ganz herden roben und dies anschließend auf ihren eigenen Weiden grasen lassen. 3. Sie treiben den Esel der Waisenkinder fort und nehmen das Rhein der Witwiels Pfand, wodurch sie die Lebensgrundlage der Schutzbedürftigen zerstören. 4. Die Bedürftigen werden vom Weg verdrängt, so dass sich die Armen des Lands gemeinsam verstecken müssen, der Unterdrückung zu entgehen. 5. Why wild sail in der Wust ziehen sie hinaus, müssen nach Nahrung zu suchen, wobei die Karge step das einzig brot für ihr Kinder liefert. 6. Auf fremden Felden müssen sie futterschneiden und in den Weinbergen der Gottlosen die Rest ernten, die nach der Less übrig geblieben sind. 7. Die Nacht verbringen sie nackt und one jeglich Kleidung, da sie keinen Schutz gegen die bittere Kälte besitzen. 8. Vom Regen in den Bergen durchnast, suchen sie verzweifelt Zuflucht und klammen sich Mangels einer Unterkunften die nackten Felsen. 9. Gewissenlos Menschen reißen das Waisenkind von der Mutterbrust und fordern von den Armen Pfander ein, die dies kommend Baron Conin. 10. One angemessen Kleidung müssen sie nackt umhergehen und trotz ihres großen Hungers schwer get raid garben fur and a Trajan. 11. Innerhalb der Mauern ihrer Unterdrücker pressen sie all und treten die Weinkulte, warend sie selbst unter qualendem durs leiden müssen. 12. Aus den Stadten erhebt sich das Stonen der Sturbenden, und die Seelen der Misshandelten schreien Hilf, doch Gott scheint dies Missstand nicht zu beachten. 13. Dies Menschen haben sich gegen das Licht gewandt, sie lehnen Gottes Wege ab und weigern sich, auf seinen Faden zu bleiben. 14. Schon in der Morgendämmerung steht der Morder auf, die Armen und Elenden zu töten, warend in der Nacht wie ein Dieb herschleicht. 15. Ort der Ehebrecher wartet auf die Abenddämmerung in der Hoffnung, das ihn niemand erkennt, und verhult sein Gesicht, unentdeckt zu bleiben. 16. Im Schutz der Dunkelheit brechen sie in Hauser ein, doch am Tag halten sie sich verborgen, da sie geht Gemeinschaft mit dem Licht meiden. 17. Für sie all ist die Tieffinsternis wie der helle Morgen, denn sie sind mit den Schrecken der Dunkelheit bestens vertraut. 18. Solche Menschen werden wie Schäum auf dem Wasser schnell fortgespült, Besitz im Land ist verflucht, und sie kehren nicht mehr zu ihren Weinbergen zurück. 19. So wie Hitze und Trockenheit das Schmelzwasser verzehren, so reißt das Totenreich diejenigen und sich, die gesundigt haben. 20. Sogar die eigen Mutter vergisst sie, warend Rumoren ihnen nagen, niemand erinnert sich mehr an sie, und die ungerechte Keet word wie ein Baum zerbrochen. 21. Dies geschieht dem, der die Kindelus Frau ausbietet und der Witwe gegenüber keenele Barmherzigkeit oder Gutwillten last. 22. Gott erholt zwar die Tyrannen durch sein Markt, doch selbst wenn sie wieder aufs ten, konin sie ihres Lebens niemals sich her sein. 23. Er gewahrt ihnen zwar ein Sieg der Sicherheit, in der sie sich gestutzt fühlen, doch sein Organ beobachten standiger handeln und ihr Wedge. 24. Sie stagen für Kurs sieht hoch auf, doch plötzlich sind sie verschwunden, sie sinken dahin wie all anderen und werden wie die Kopfer der Getradaren abgeschnitten. 25. Wenn dies nicht der Wahrheit entspricht, wer kann mich dann der Lüge überführen oder mein Argumente als wertlos beweisen?